Erster, das ist die Geschichte von Noahs Söhnen. Sie heißen Sem, Hem und Japhet. Sie bekamen Kinder nach der großen Flut. Zweiter, Japhet hatte diese Söhne, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech und Tiras. Dritter, Gomer hatte diese Söhne, Askenas, Riphat und Togarma. Vierter, Javan hatte diese Söhne, Elisa, Tarsis, die Ketiter und die Rodaniter. Fünfter, von diesen Söhnen kamen viele Völker. Sie lebten auf Inseln. Das sind Japhets Kinder. Sie lebten in verschiedenen Ländern und sprachen verschiedene Sprachen. Sechster, Hem hatte diese Söhne, Kusch, Mitzrayim, Put und Kanaan. Siebter, Kusch hatte diese Söhne, Seba, Havila, Sabta, Rema und Sabtecha. Rema hatte die Söhne Saba und Dedan. Achter, Kusch hatte einen Sohn namens Nimrod. Nimrod wurde ein sehr starker Mann auf der Erde. Neunter, er war ein sehr guter Jäger vor Gott. Darum sagt man, ein guter Jäger wie Nimrod. Zehnter, Nimrod regierte zuerst in Babel, Erech, Akkad und Kalne. Diese Städte waren im Land Sinear. Elfter, von dort ging er nach Assur. Er baute die Städte Nineve, Rehoboth-ir und Kala. Zwölfter, er baute auch Resen. Resen war zwischen Nineve und Kala. Das war eine große Stadt. Dreizehnter, Mitzrayim hatte diese Kinder, die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter und die Naphtuhiter. Vierzehnter, auch die Patrositer, die Kasluhiter und die Kaftoriter. Die Philister kamen von den Kasluhitern. Fünfzehnter, Kanaan hatte einen ersten Sohn, er hieß Sidon. Er hatte auch einen Sohn namens Het. Sechzehnter, und die Jebusiter, Amoriter, Girgasiter. Siebzehnter, die Heviter, Akiter, Siniter. Achtzehnter, die Avaditer, Zimariter und Hamathiter. Später wurden die Kanaaniter viele Völker. Neunzehnter, das Land der Kanaaniter war groß. Es ging von Sidon bis Gera und Gaza. Es ging auch bis Sodom, Gomorra, Adma, Zeboim und Laza. Zwanzigster, das sind Hams Kinder. Sie wurden viele Stämme und Völker. Sie lebten in verschiedenen Ländern und sprachen verschiedene Sprachen. 21. Sem war der ältere Bruder von Japhet. Er war der Vater von Ebers Familie. Auch Sem bekam Söhne. 22. Sems Söhne waren Elam, Assur, Arpachst, Lut und Aram. 23. Arams Söhne waren Uz, Hul, Geter und Mas. 24. Arpachst hatte einen Sohn namens Sela. Sela hatte einen Sohn namens Eber. 25. Eber hatte zwei Söhne. Einer hieß Peleg. In seiner Zeit teilten sich die Menschen auf der Erde. Sein anderer Sohn hieß Joktan. 26. Joktan hatte diese Söhne, Almodad, Salef, Hazarmavet, Jara. 27. Hadoram, Usal, Dikla. 28. Obal, Abimael, Saba. 29. Ophir, Havila und Jobab. Das waren alle Söhne von Joktan. 30. Sie wohnten von Mesa bis Sefa. Das war bis zu den Bergen im Osten. 31. Das sind Sems Kinder. Sie wurden viele Stämme und Völker. Sie lebten in verschiedenen Ländern und sprachen verschiedene Sprachen. 32. Das sind die Familien von Noahs Söhnen. Sie wurden viele Völker. Diese Völker lebten auf der ganzen Erde nach der Flut.